Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn Bojan Panczewski ganz herzlich begrüßen. Chefkorrespondent bei einer der einflussreichsten Zeitungen der Welt, beim Wall Street Journal, der unter anderem auch hier in der Sendung spannend erzählt hat, wie er aufgedeckt hat, dass es ein ukrainisches Kommando war, das die Nord Stream Pipeline in die Luft gesprengt hat und der gerade mit einer weiteren spektakulären Enthüllung weltweit Schlagzeilen macht, mit einer Reportage über die wohl tödlichste Drohneneinheit der Welt, die offenbar in mehreren geheimen Bunkeranlagen mutmaßlich im Großraum Kiew ihre Angriffe fliegt. Ohne diese Einheit, sagt Bojan Panczewski, hätten die Russen den Krieg wohl schon gewonnen. Fast 80% aller russischen Ziele werden mittlerweile offenbar mit Drohnen angegriffen. Nichts hat den Charakter von Kriegen in jüngster Vergangenheit so verändert wie eben diese Drohnen. Für Deutschland, sagt Herr Panczewski, lassen sich aus dem, was in der Ukraine passiert, enorm wichtige Lehren ziehen für die Aufrüstung. Welche? Und was meinte er, wenn er sagt, wegen der Brandmauer lässt sich politisch in Deutschland im Grunde gar nichts mehr organisieren, weder links noch rechts. Das sieht alles ziemlich düster aus. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, wie sieht eine der profiliertesten Journalistinnen des Landes, das Mariam Lau, sehr geschätzte Kollegin von der Zeit? Eine interessante Frage, finde ich für Sie auch deshalb, weil wir beide, Sie erinnern sich, beim letzten Mal schon genau über den Teil der CDU gesprochen haben, der, so sagten Sie das damals, eigentlich nur noch darüber nachdenkt, ob es in Zukunft eher schwarz-blaue oder eher blau-schwarze Koalitionen geben wird, während der andere Teil das weiterhin vehement ablehnt. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und wir wollen einen der bekanntesten Außenpolitiker der Union, Norbert Röttgen, fragen, wie er das sieht. Wie werden wir in Zukunft möglicherweise Politik organisieren, wenn die Parteien im Bundestag immer mehr und gleichzeitig immer kleiner werden? Und wie werden wir es außenpolitisch tun? Was meint er, wenn er sagt, Europa fehlt der Wille zur Macht? Das klingt so, als hätten wir sie, was ja zunächst eine gute Nachricht ist. Die Frage ist, worin genau besteht diese Macht? Warum setzen wir sie nicht ein? Vor allem, wie müsste Deutschland Macht einsetzen, ohne dass es die Nachbarn gleich wieder mit Angst zu tun bekommen? Das ist eine wichtige Frage, finde ich. Herzlich willkommen. Ja, und gleich zu Beginn, da sehen wir die beiden schon, sind wir verbunden mit dem Mann, der normalerweise für uns sehr zäh die Stellung in Moskau hält, Armin Körper, der uns jetzt aus Abu Dhabi zugeschaltet ist, dort den Fortgang der Verhandlungen heute den ganzen Tag beobachtet hat. Und zu Ibrahim Naber, der heute, glaube ich, gedreht hat im Donbass, genau in dem Gebiet, um das es geht, und der uns jetzt aus Donetsk zugeschaltet ist. Schönen guten Abend Ihnen allen. Armin, vielleicht die erste Frage an dich. Die Verhandlungen sind für heute beendet, werden morgen fortgesetzt. Was kannst du uns über den aktuellen Stand berichten? Guten Abend aus Abu Dhabi erstmal. Ja, die Verhandlungen haben heute stattgefunden, gingen über mehrere Stunden, sind am frühen Abend beendet worden mit der Aussicht darauf, morgen am späten Vormittag fortgesetzt zu werden. Interessant ist, die finden wirklich unter Ausschluss der Öffentlichkeit und Medien statt. Ich habe ja immer ein bisschen, dadurch, dass ich der Moskau-Korrespondent bin, die russischen Korrespondenten im Blick. Auch die stehen irgendwo in der Stadt rum und haben genauso viel oder wenig Informationen wie wir auch. Das deutet aber schon darauf hin, dass das von einer größeren Ernsthaftigkeit geprägt ist als in den früheren Verhandlungsrunden, dass man so wenig mit Medien spricht und sich so fernhält, dass auch die russischen Staatsmedien ziemlich außen vor gehalten werden. Und wir sehen ja, allein die schiere Taktung der Treffen, die hat ja massiv zugenommen. Das heißt, wir haben ja den Russen insbesondere zuletzt immer wieder vorgeworfen, auf Zeit zu spielen. Das scheint zumindest auf der Bühne vorbei zu sein. Weil ich die Chance habe, Bojan Panczewski heute zu fragen, von dem ich weiß, dass er und insbesondere auch seine Kollegen ihr Ohr immer sehr nah dran haben an solchen Verhandlungen. Was hören Sie aus Abu Dhabi? Also aus dieser Session habe ich wenig gehört, aber was ich höre von den Ukrainern und von den Amis ist, dass diese Runde wirklich ernsthaft ist. Im Vergleich zu den vorherigen Verhandlungen ist das eine wirklich ernste Verhandlung. Es wird ganz konkret verhandelt über Dinge, die möglicherweise in einem Plan für eine Feuerpause dann stehen würden. Natürlich weiß kein Mensch, ob Wladimir Putin, der russische Präsident, am Ende überhaupt verhandeln will oder spielt er auf Zeit. Das ist quasi, was niemand so richtig im Westen versteht oder in Ukraine auch, aber ja, dass es verhandelt wird, die verhandeln, die Russen dort und die Ukraine verhandeln miteinander. Und an euch beide die Frage, worüber wird verhandelt? Was ist konkret sozusagen Gegenstand dieser Verhandlungen, von dem man sagt, auch Selenskyj klingt immer wieder so, wir sind eigentlich kurz vor einem möglichen Durchbruch. Worum wird es am Ende gehen? Also zwei Dinge kann ich hervorheben aus diesen Verhandlungen. Das eine ist Gebietabtretungen. Also die rote Linie für Putin ist Donbass. Die Amerikaner haben den Selenskyj kommuniziert, dass er, wenn er denn einen Friedensvertrag will, in irgendeiner Form das ganze Territorium von Donbass abgeben muss an Russland. Also das ist der Nummer eins Punkt. Da sehen wir eine Karte. Das heißt, einfrieren sozusagen entlang der Frontlinie? Das ist das eine Thema? Heißt, den Russen quasi zu schenken, was sie militärisch nicht gewinnen können. Diese Oblast Donetsk, das sehen Sie da auf Ihrer Karte, das ist so gestreift ein bisschen. Genau, das darum grün, geht es eben. Grün, ja, das ist das Gebiet, das sich im Moment alles dreht. Geschenkt bekommen. Und Selenskyj. Ist das der alte Kushner-Plan? Diese Idee war ja schon mal auf dem Tisch. Also ihr zieht euch sozusagen zurück? Nee, also wenn Kushner dazugestoßen ist, hat er den Vorschlag gemacht, machen wir das ganze Gebiet zu einer demilitarisierten Zone. Damit es für die Ukrainer das halt ein gangbarer Weg ist. Würde. Ja. Und jetzt wird eben verhandelt über, was das eigentlich bedeutet. Die Russen haben sofort gesagt, gut, dann lassen wir nur unsere Nationalgarde dort, um für Ordnung zu sorgen. Und die Ukrainer haben darauf geantwortet, gut, unsere Nationalgarde dann bleibt auch in Stellung. Und das heißt, das ist dann keine demilitarisierte Zone. Mhm. Also unter anderem wird darüber gesprochen. Und es wird auch gesprochen über, wer wird dann diesen riesigen Kernkraftwerk in Saporizhia eigentlich besitzen. Das ist das große Kernkraftwerk in Europa. Ich glaube, das größte in Europa, ne? Größte in Europa, ja. Sechs große Reaktoren, sowjetische Bauart. Die Russen wollen das managen und dann Strom an die Ukrainer weitergeben. Die Ukrainer wollen das managen und Strom an Russland weitergeben. Die Amerikaner, ich glaube, Jared Kushner oder sonst jemand hat einen typisch amerikanischen Vorschlag gemacht. Die Amerikaner werden das managen und Strom an alle dann weitergeben. Okay. So, schauen wir mal, wie das dann endet. Verstehe. Armin Körper hat gerade deutlich genickt, Armin. Das ist auch ungefähr das, was du hörst aus diesen Verhandlungen? Ja, das deckt sich ziemlich konkret. Was mir halt auffällt, ist diese, also ich stimme zu, dass diese Verhandlungen zum ersten Mal vielleicht hier in Abu Dhabi zumindest den Eindruck erwecken, von Ernsthaftigkeit geprägt zu sein. Gleichzeitig muss man ja sagen, was da von den einzelnen Parteien kommt, ist natürlich immer sehr taktisch geprägt. Die Amerikaner werden nicht müde zu betonen, wie nah man einer Einigung ist, dass man quasi kurz davor steht, und versuchen natürlich damit, die beiden Kriegsparteien bei der Stange zu halten. Die Ukrainer stimmen eigentlich immer den Amerikanern zu, weil deren Bewegungsspielraum begrenzt ist. Und die Russen sagen in der Vergangenheit nach jedem Gespräch mit den Amerikanern, wie konstruktiv es war, und nach jedem Gespräch mit den Ukrainern, wie weit der Weg zu einer Einigung ist. Also das muss man vorneweg, glaube ich, sehen. Was da an Erfolgsmeldungen kommt, das muss man, glaube ich, sehr einordnen. Ich stimme aber zu, das ist offensichtlich ein ernsthafter Prozess. Ich glaube auch, dass beide Seiten ja sehen, je länger dieser Krieg dauert, der geht jetzt 4 Jahre. Der Preis, den beide Länder dafür bisher gezahlt haben an Geld und vor allem Menschenleben, der ist enorm hoch und wird immer höher. Das heißt, die Menschen in den Ländern erwarten natürlich, dass da am Schluss was rauskommt, wofür es sich salopp auch gelohnt hat. Das setzt die Verhandler unter einen hohen Druck, weil die natürlich immer weniger zu Zugeständnissen bereit sein können, Eindruck erwecken könnte in ihren Ländern, dass es sich nicht gelohnt hat. Absolut. Und je weiter das geht, desto schwieriger wird das. Das kann man leicht nachvollziehen. Es ist eine gute Fügung, dass Ibrahim Naba für eine Schalte heute zur Verfügung steht, dessen Arbeit ich über alle Maßen bewundere. Ich sage das mal so uneingeschränkt, weil er zu den wenigen gehört, die auch jetzt immer noch in den Donbass fahren. Ich weiß, wie gefährlich das ist. Sie haben heute dort auch gedreht, sind jetzt, glaube ich, in Dnipro, in der kalten Nacht in der Ostukraine. Wir reden genau über dieses Gebiet, wo Sie heute waren. Wie reagieren die Menschen dort darauf, dass man im Grunde Verhandlungsmasse ist? Ich habe heute viel Zeit mit einer Brigade im Grenzgebiet Dnipro zur Oblast Donetsk, also im Donbass, verbracht. Und die Soldaten, die ich zum Teil jetzt schon seit 3 Jahren begleite von dieser Brigade, die haben mir, der Kommandeur vor allem, gesagt, er versucht, dass diese ganzen Verhandlungen, Abu Dhabi, das wusste er alles auszublenden. Weil er hat gesagt, das mache ihn fast depressiv, dieser Gedanke, dass wir womöglich da einseitig uns irgendwann zurückziehen müssen. Mhm. Wofür habe ich gekämpft, hat er mich gefragt. Das war der Gedanke, den er ausgeführt hat. Gleichzeitig sehen wir auch vor Ort, und das hören wir auch eben ganz konkret, dass diese Fortschritte, die die Russen machen, zwar weiterhin etwa 400 Quadratkilometer pro Monat betragen, aber es ist eben immer noch nicht dieser große Frontdurchbruch. Also den Ukrainern gelingt es militärisch weiterhin, diesen Vormarsch der Russen zu verlangsamen. Es gelingt ihnen nicht mehr, ihn zu stoppen. Wir werden gleich intensiver darüber reden, warum das so ist. Bojan Panchevski hat eine faszinierende Reportage darüber mitgebracht, wie diese Drohneneinheit, ich habe es vorhin schon erwähnt, arbeitet. Und sagen, das ist einer der Hauptgründe, warum die Russen noch nicht weiter sind. Wie steht an Sie die Frage, Herr Panchevski, wie steht Selenskyj dazu, zu alledem? Sie sagen, Selenskyj muss man sich vorstellen wie jemanden, der in einer sehr schwierigen Position ist, weil er, so haben Sie es ausgedrückt, auf dem Gipfel einer gigantischen Korruptionspyramide steht. Also es steht unter Druck von allen Seiten. 4 Jahre Krieg, der Krieg läuft nicht gut, wie der Kollege jetzt gesagt hat. Die Korruptionsermittlungen werden getrieben von 2 unabhängigen Behörden, die von den Amerikanern quasi mitgegründet waren nach der Revolution in 2014. Mhm. Die ganz engen oder die engsten Mitarbeiter von Selenskyj mussten entweder zurücktreten oder das Land fluchtartig verlassen wegen dieser Korruptionsprobe. Da reden wir über seinen wichtigsten Berater, ne? Genau, Andriy Yermak, der war quasi sein Stellvertreter, der war Chef des Präsidialamtes, wie so ein Kanzleramtminister hier in Deutschland, aber viel mächtiger. Also eigentlich wie Vizepräsident hat er agiert persönlich. Bei dem zu Hause ist eine Razzia gewesen und der musste zurücktreten. Sein Wirtschaftsberater musste zurücktreten, der lebt in Deutschland. In Deutschland gab es auch eine Razzia, das haben die Ukrainer veranlasst. Die bayerische Kriminalpolizei hat das durchgeführt bei seinem Anwesen in Starnberg am Starnberger See. Wow. Also solche Leute sind jetzt... Es geht um viel Geld, ne? Ja, es geht um viel Geld. Es geht wie viel reden wir? Hunderte von, meiner Recherche nach, sind Hunderte von Millionen von Dollar und Euros, vielleicht Milliarden, da kommen in Frage. Also die ganze Kriegsgerätbeschaffung geht über Mittelmänner. Also das Ministerium, das Verteidigungsministerium Ukraines kauft nicht direkt von den Anbietern. Also wenn Sie nach Bulgarien gehen und Munition sowjetischer Bauart kaufen. Die kaufen nicht direkt von dem Hersteller, sondern es gibt 2 Firmen dazwischen. Okay. Und da passiert das, da verliert man 15-30% Wahnsinn. Der Gesamtsumme. Wahnsinn. Und so laufen diese Geschäfte. Die Ermittler sind da dran, das alles zu entschlüsseln. Und, ich glaube, die Amerikaner, vor allem die Trump-Administration, wird das Wissen als Druckmittel gegen Selenskyj zu benutzen. Noch eine kurze Nachfrage zu Selenskyj, bevor wir gleich noch einmal zu Armin Körper gehen. Ist es zutreffend, dass Selenskyj sozusagen auch seine eigene Wahl, seine mögliche Wiederwahl verbindet mit der Abstimmung über die Abtretung dieser Gebiete? Muss man einmal kurz erklären, ne? Selenskyj kann, weil diese Gebiete ja in der ukrainischen Verfassung stehen, der kann nicht einfach sagen, ich überlasse euch das, sondern da müssen Ukrainer zustimmen und sagen, okay, damit sind wir einverstanden. Nach allem, was ich höre, ist, hat er eine bestimmte Idee. Was ist das für eine Idee? Also das habe ich gestern und vorgestern von Leuten in seinem Umfeld gehört, dass da überlegt wird, wenn dann denn so weit ist, dass es eine Einigung auf den Tisch gibt, eine mögliche Einigung, ein Dokument, dass er ein Plebiszit organisieren wird, ein Referendum. Und am gleichen Tag wird es auch Wahlen geben. Also da können die Leute abstimmen, ob die Gebiete abtreten wollen und dann, ob sie den als Präsidenten immer noch haben wollen. Und das wäre dann Spätfrühling oder Frühsommer. Okay, das ist eine interessante Information. Ibrahim Naber nickt. Sie kennen diese Information? Ja, es ist tatsächlich ein Gedanke, den ich auch mal gehört habe in einem Gespräch schon vor 1 oder 2 Jahren von Podolyak, also dem Selenskyj-Berater, der hat mir auch mal gesagt, dass am Ende müssen es die Menschen in der Ukraine entscheiden. Also es ist ein Gedanke, der schon länger eine Rolle spielt in Kiew, das kann ich bestätigen. Und ich glaube, Selenskyj hat immer ein ganz gutes Gespür bisher gehabt, wie die Menschen in der Ukraine und auch seine Soldaten, die an vorderster Front kämpfen und ihr Leben zu oft dafür geben, wie die darauf blicken. Und er weiß, also eine politische Entscheidung, sich einseitig aus dem Donbass zurückzuziehen, das wäre aktuell, ich glaube, nicht für ihn tragbar. Er hat ja durchaus gesagt, dass er da kompromissbereit sei. Also eine entmilitarisierte Zone, die da entstehen könnte. Wenn wir uns 20 Kilometer zurückziehen, machen das die Russen vielleicht auch 20 Kilometer. Mhm. Aber was wir aus dem Kreml hören, was wir von Putin hören, ist ja bisher nicht sehr erfolgsversprechend in diese Richtung. Vielleicht können wir einmal kurz zeigen, mit welcher unglaublichen Härte die Angriffe die ganze Zeit weitergehen. Gibt viele, die sagen, das ist einfach Terror, richtiger Staatsterror. Das sind ein paar Bilder nur aus den letzten 48 Stunden, um mal die Dimension klar zu machen. Und währenddessen würde ich gerne Armin Körper fragen. Armin, wie schaut eigentlich die russische Öffentlichkeit auf das, was da passiert? Sind die nach wie vor einverstanden mit diesem Krieg? Ich habe mitgekriegt, man nennt es auch in Russland mittlerweile nicht mehr unbedingt nur noch Spezialoperation, sondern auch das Wort Krieg wird offensichtlich mittlerweile benutzt. Und wie müde sind die Russen davon? Denn auch die Russen zahlen einen unglaublich hohen Preis. Was kannst du uns sagen über Tote, über Verletzte? Was ist die vorläufige Bilanz dieses Krieges? Also über die Zahlen von Toten und Verletzten kann ich gesichert nicht sagen. Das wird in Russland selbstverständlich nicht veröffentlicht. Und selbst wenn es das würde, würde ich es auch nicht wiederholen wollen. Es gibt da Zahlen von Amerikanern und Briten, die sind bekannt. Da ist die Rede von fast 2 Millionen Menschen, die tot, verletzt oder verschollen sind, insgesamt auf beiden Seiten. Das Entscheidende aber ist, in diesem Krieg, die russische Bevölkerung hat ja mehrheitlich das ziemlich von sich ferngehalten. Das war ein relativ abstrakter Krieg. Der Grund war den meisten Menschen nicht so ganz nachvollziehbar. Mhm. Gleichzeitig haben sie sich irgendwie rausgehalten und ins Private zurückgezogen. Mhm. Es hat sie halt auch nicht wirklich tangiert. Was da im Donbass passiert, das ist für die Menschen in Moskau und Petersburg zum Beispiel ziemlich weit weg und auch von begrenzter Relevanz. Mhm. Was sich jetzt ändert, ist, dass sie schon nicht, man kann das nicht vergleichen mit der Ukraine und was die Bevölkerung da mitmacht, aber auch die Russen merken jetzt was von diesem Krieg. Es gibt flächendeckend in vielen Teilen des Landes Stromausfälle. Das Internet wird abgeschaltet. Die Flughäfen sind gesperrt und vor allem die Preise steigen deutlich. Russland hat auch die Mehrwertsteuer zum Jahresanfang erhöht, um diesen Krieg noch finanzieren zu müssen. Das heißt, jetzt kommt die Frage bei den Menschen natürlich an, wofür das alles? Mhm. Und da kommen wir dahin, was ich vorhin schon gesagt habe. Da ist es die einfache Antwort zu sagen, es muss sich ja irgendwie lohnen. Das heißt, der Präsident muss mit einem Erfolg aus diesem Krieg zurückkommen. Und dazu zählt dann wahrscheinlich eben der Donbass, weil das wurde ja zu Beginn der Invasion proklamiert, man müsse den Donbass von den angeblichen Nazis befreien. Und für Putin wird das sehr schwer, mit weniger nach Hause zu kommen. Ob da jetzt Nazis im Donbass waren, sind oder werden, sei mal dahingestellt. Armin, du hast gerade eine internationale Studie, ne, über die wir da sprechen, diese 2 Millionen Opfer im weitesten Sinne, unvorstellbare Zahl. Wie schwer ist es auch für die Russen mittlerweile, Menschen, Soldaten zu rekrutieren? Ich glaube, die Kollegen von CNN waren, so vielleicht können wir die Bilder einmal kurz zuspielen. Da sehen wir ganz offensichtlich afrikanischstämmige Soldaten, die in diesem Krieg zum Einsatz kommen. Vielleicht hören wir uns das einmal kurz an. Das ist ein junger Mann, der an die Front gejagt wird mit einer Mine um den Körper. Ich habe es nicht gesehen. Es ist so traumatisierend. Francis ist mein Sohn. Francis gehört zu einer wachsenden Zahl afrikanischer Männer, die für Russland in der Ukraine kämpfen. Ich habe mit etwa einem Dutzend von ihnen aus Ghana, Kenia, Uganda und Nigeria gesprochen, die sagen, dass sie in die russische Armee gezwungen und ohne nennenswerte Ausbildung an die Front geschickt wurden. Wie lange dauerte die Ausbildung? 3 Wochen. Viele erzählten mir, dass ihnen gut bezahlte zivile Jobs wie Fahrer oder Elektriker angeboten wurden und dass das Angebot gut war. Sie belügen die Leute. Das Geld, das sie den Leuten versprechen, zahlen sie nicht. Die meisten afrikanischen Kämpfer in der Ukraine sagten mir, dass sie verzweifelt versuchen zu fliehen, aber es gibt keinen Ausweg. Sie fühlen sich gefangen in einem Krieg mit unzähligen Opfern und sogar Rassismus seitens ihrer russischen Kommandeure. Du fliehst oder du stirbst. Entweder oder. Was für ein Zynismus, Armin, was für eine brutale Geschichte. Also offensichtlich arme Afrikaner, die rekrutiert werden, unter falschen Versprechungen dahingelockt werden, gibt gutes Geld zu verdienen als Fahrer oder was auch immer. Und plötzlich landest du an der Front. Wissen die Russen, weiß die russische Bevölkerung von diesen Vorgängen? Nein, das weiß die russische Bevölkerung nicht, weil das wird in Russland natürlich nicht kommuniziert, das wird in den Medien nicht verbreitet. Mhm. Und wer jetzt nicht gezielt nach solchen Informationen sucht, der findet sie nicht. Und die Russen haben sich angewöhnt, würde ich mal sagen, eben nicht nach unabhängigen Informationen zu suchen, um mit sich und ihrem Leben noch klarzukommen. Es gab solche, ich kann das mit Afrika überhaupt nicht bestätigen oder dementieren. Mhm. Ich habe da auch keine Kontakte hin. Es gab solche Geschichten schon mit Indern. Das war mal eine Zeit lang ein großes Thema. Das ist, glaube ich, vergleichbar. Was wir beobachten ist, dass die Zahl der Freiwilligen, die sich für diesen Krieg melden, insbesondere Anfang des vergangenen Jahres, deutlich zugenommen hat, weil viele Russen geglaubt haben, dass mit Donald Trump dieser Krieg sehr schnell enden wird. Und die finanziellen Zahlungen, die da in Aussicht gestellt wurden, gerade in den ärmeren Regionen des Landes, einfach immens hoch waren. Mhm. Also das hat einer ganzen Bevölkerungsschicht die Möglichkeit suggeriert, die Armutsschwelle zu nehmen. Je länger Trump im Amt ist und je unkonkreter die Perspektive wird, desto deutlicher geht das auch zurück. Dazu kommt, dass zuletzt eben auch aufgrund finanzieller Engpässe in verschiedenen Regionen die Bezahlungen für Soldaten deutlich reduziert wurden. Und dann sieht man auch gleich, dass die Zahl der Freiwilligen zurückgeht. Zuletzt wurde das jetzt wieder angehoben, wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuererhöhung. Eine Ökonomie des Todes sozusagen. An die andere Seite, Ibrahim, die Frage, wie schwer tut sich die Ukraine damit, noch Menschen zu rekrutieren? Ich habe Sie irgendwo gehört oder Sie haben darüber geschrieben. Sie sagten, im Grunde sind alle, die wir dort jetzt sehen, Zwangsrekrutierte. Da gibt es kaum noch Freiwillige, die sich finden. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also es ist tatsächlich so, dass das Missverhältnis aus ukrainischer Sicht an vielen Frontabschnitten mittlerweile 1:6, 1:7 beträgt. Also auf einen Ukrainer kommen 7 Russen. Und das führt dazu, dass man tatsächlich manche Frontabschnitte eben gar nicht mehr wirklich befüllen kann. Ja, und das führt dazu, dass man sich dann auch zurückziehen muss. Das hat mir auch heute nochmal diese Brigade, die ich besucht habe, bestätigt. Also der Mangel an Infanteriesoldaten, das ist das zentrale Problem aus ihrer Sicht. Das können sie auch mit der modernen Drohnenkriegsführung nicht komplett wegmachen. Ja? Mhm. Und es gibt ja auch ein zweites großes Problem, und das sind eben die Deserteure. Also es gibt weiterhin in Zehntausende Männer, die eben unerlaubt ihren Frontplatz verlassen haben, zum Teil untergetaucht sind. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, auch menschlich sehr nachvollziehbare Gründe. Aber das führt eben alles dazu, dass aus ukrainischer Sicht es enorm schwierig geworden ist, diese Brigaden aufzufüllen. Aber ganz grundsätzlich die Moral der Leute. Wie ist es um die Moral der Leute bestellt? Sind die nach wie vor bereit, auch diese Gebiete wirklich zu verteidigen? Oder sagen auch die ihnen, wir wollen, dass das endlich aufhört? Also in der Armee gibt es weiterhin einen harten Kern an Soldaten, die schon seit 4 Jahren dabei sind, manche schon seit 2014. Mhm. Die sagen, wir werden bis zum Ende kämpfen, egal was dieses Ende bedeutet. Und es ist am Ende dieser harte Kern, der diese Front einigermaßen stabil noch hält. Daneben gibt es ganz viele Mobilisierte, die wenig Motivation mitbringen, zum Teil wegrennen. Wir haben gerade darüber gesprochen. Ja? Aber das gibt es noch. Und in der Bevölkerung, in der New York Times wurde heute das Ergebnis von einer Studie veröffentlicht, wonach es einen leichten Anstieg gibt in der Gesamtbevölkerung, dass man doch sagt, na ja, also wenn wir westliche Sicherheitsgarantien geben, die wirklich felsenfest sind, dann sind wir bereit, auch Gebiete abzutreten. Ja? Aber auch was ich in Kiew erlebe, das ist ein Gedanke, den ich noch einmal mit euch teilen möchte. Wir haben massive Stromausfälle. Wir haben Zehntausende Menschen, die ohne Heizung gerade auskommen müssen. Und ich treffe in einem Notzelt die 75 Jahre alte Veronika Ivanovna vor 2 Tagen. Die liegt da auf einer kleinen Pritsche mit Wollmütze und einem Schlafsack. Und die erzählt mir, sie schläft da seit 3 Tagen. Und es ist keine Besserung in Sicht, weil die Heizung zu Hause ausgefallen ist. Und dann habe ich die Frau gefragt, wie blicken Sie denn auf diesen Krieg? Ja? Hoffen Sie einfach nur auf Frieden oder was ist los? Und sie sagt mir, Nein, also sie hat mir das aufgezählt. Donetsk, das ist unseres. Krim, das ist unseres, ja. Das ist unser Gebiet, ja. Und da habe ich auch, da wurde mir nochmal deutlich, ja, wie tief das bei denen drin ist. Und eine Frau, die da trotz ihrer aktuellen Situation sagt, nee, wir können da nicht ohne Würde einfach rausgehen, ja. Mhm. Bojan Banchevski sagt, Selenskyj wird, da führt kein Weg dran vorbei, Territorium abgeben müssen. Da gibt es keinen mittleren Weg. Was heißt das? Das heißt nur, wenn er einen Deal machen will. Weil die Amerikaner sind der tiefsten Überzeugung, dass die rote Linie für Putin eben dieses Teil von Donetsk ist. Dieser kleine Teil, genau, um den es geht, dieser schraffierte, eben grünlich angefärbte Teil. Und so wird jetzt verhandelt. Und wenn am Ende der Verhandlung ein Deal stehen soll, dann werde er so oder so Kontrolle über dieses Gebiet abgeben müssen. Ja. Offene Frage vielleicht an Ibrahim zuerst. Warum geht es immer wieder um diesen Teil? Ich höre immer wieder verschiedene Aussagen darüber. Ich meine, ich stelle mir das so vor, du hast am Ende einen weitestgehend zerstörten Landstrich. Ja, du kämpfst da im Grunde um ein paar Ruinen. Die Bevölkerung weitestgehend geflohen, da ist kaum noch einer da. Warum geht es, ist dieser eine Teil so unendlich wichtig? Diese verbliebenen, von den Ukrainern kontrollierten Gebiete in der Oblast Donetsk, das ist der Festungsgürtel der Ukraine. Das sind die am besten und am längsten befestigten Gebiete. Und wenn wir mal nur von dem Best-Case-Szenario aus russischer Sicht ausgehen, dann werden die Russen, wenn sie militärisch das erobern wollen, nur diese Gebiete im Donbass, mindestens 12 bis 18 Monate brauchen. Ja, und das ist Best-Case-Szenario. Es kann auch 2 Jahre dauern, noch 2,5 Jahre dauern. Die Großstädte Kramatorsk, Sloviansk, ja, das würde, wenn es wirklich dann zu diesen Kämpfen kommt, noch sind die Russen nicht in der Stadt. Das würde ähnlich ausgehen wie das, was wir in Bachmut erlebt haben 2023. Ja, also eine Stadt, über die man mehr als 12 Monate gerungen hat, unter enormen Verlusten. Das ist das, worum es gerade geht. Und das ist übrigens auch, wenn wir Donald Trump sagt doch immer, Selenskyj habe keine Karten in der Hand. Doch, militärisch hat auch die Ukraine hier noch Karten in der Hand. Es wäre ein enormer Preis für die Russen. Hunderttausende Soldaten, die getötet oder verwundet werden, wenn man das militärisch erobern möchte. Also es geht tatsächlich um diesen Festungsgürtel, so wird das auch immer wieder von Militärexperten auch hier in der Sendung beschrieben, der ja zum Teil schon seit 2014 und folgende besteht. Ne? Das ist nichts, was sozusagen erst in den letzten Jahren entstanden ist, so habe ich das verstanden. Richtig. Armin, das heißt, richtig, Putin braucht offenbar, du hast es vorhin sehr gut beschrieben, diese Trophäe, der braucht einen Erfolg. Ansonsten kann er sich sozusagen zu Hause nicht blicken lassen. Mit Kasparow vor einiger Zeit mal die Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen. Der sagte, da geht es um dieses patriotische Virus. Dieses patriotische Virus ist das, worum es in Russland geht. Das hat man dermaßen in die Köpfe der Leute eingepflanzt. Ja, die Idee der großen Nation, die etwas ganz Besonderes ist und auch ganz besondere Dinge zu leisten, in der Lage ist. Und deswegen ist es so wichtig, diese Gebiete dann auch wirklich zu kriegen. Wenn wir über den nächsten Schritt jetzt einmal kurz abschließend noch mal nachdenken, Sicherheitsgarantien. Welche Art von Sicherheitsgarantien die Ukrainer bräuchten, ist relativ klar. Aber welche Art von Sicherheitsgarantien wären die Russen bereit zu akzeptieren? Also bei den Sicherheitsgarantien ist man in Russland ja immer sehr darauf bedacht, diesen Begriff, diesen Terminus auch auf sich selber zu beziehen. Auch wir, die Russen, wollen Sicherheitsgarantien. Gemeint ist damit die Zusage von der NATO, dass sie sich nie mehr in Richtung Osten ausdehnt. Das bezeichnet Russland als seine Sicherheitsgarantie. Gleichzeitig ist das ein großes Thema auch in Russland. Die sogenannte Koalition der Willigen, die sogenannte multinationale Truppen, was da in Europa geplant oder darüber nachgedacht wird, welche Länder könnten Truppen stellen, die was wo absichern könnten. Da ist die russische Haltung ganz eindeutig, dem werden wir niemals zustimmen. Heute hat nochmal, während hier verhandelt wurde, die Sprecherin des Außenministers, Maria Sacharowa, gesagt, die verstehen das immer noch nicht in Europa. Diese multinationale Truppe ist für uns ein No-Go. Und wenn die im Land wären, wären das für uns militärische Ziele. Okay. Ich denke, man muss zwei Dinge versuchen zu verstehen. Putin ist in diesen Krieg gezogen mit zwei behaupteten Begründungen. Das eine war, die NATO stünde kurz davor, westliche Truppen in der Ukraine zu stationieren. Das zweite war, er müsse den Donbass von vermeintlichen Nazis befreien. Drunter kann er es, glaube ich, nicht machen. Darüber muss man sich ganz eindeutig sein. Er wird keinem Friedensplan zustimmen können, der nicht vorsieht, keine NATO-Truppen in der Ukraine und der Donbass wird russisch. Mhm. Er kann nach diesem Krieg mit so vielen Toten kaum nach Hause kommen und sagen, wir wollten den Donbass befreien und haben nur 3/4 des Donbasses befreit. Mhm. Also so schwer das hinzunehmen ist für uns im Westen und vor allem für die Menschen in der Ukraine, so eindeutig ist das, glaube ich. Wir nennen das immer, er hält an seinen Maximalzielen fest. Das sind aber die Minimalziele. Okay. Das muss man sich, glaube ich, wirklich verdeutlichen. Wichtige Analyse. Und abschließend noch kurz Ibrahim Nabar gefragt, weil wir gleich über Drohnen und die Art und Weise sprechen werden, wie Drohnen diesen Krieg verändert haben. Wir beide haben uns hier im Studio das letzte Mal gesehen. Da sind Sie selber um ein Haar Opfer einer Drohne geworden. Da ist auch jemand gestorben, keine 3 Meter neben Ihnen. Sie hatten unglaubliches Glück. Wie gefährlich war es diesmal? Ich kann heute schildern, wir waren bei einem Ort, wo wir dann abgeholt wurden von dieser Brigade. Und da war ein Markt aufgebaut. Und dieser Ort befindet sich in der Region Dnipro. Und das waren 40 bis 45 Kilometer von der Zero-Line, von der Kontaktlinie entfernt. Und wir kommen da an und dann hören wir, wie 5 Minuten später die ersten Shaheds über unsere Köpfe hinwegfliegen. Und die Leute auf diesem Markt wirklich zum Teil panisch versuchen, sich irgendwie hinter eine Wand zu verstecken, um da Schutz zu bekommen. Also man ist selbst 40, 45 Kilometer von der Zero-Line eben nicht mehr sicher. Es sind eben nicht nur auch diese Langstreckendrohnen, diese Shaheds, die ja hunderte Kilometer weit fliegen können, sondern auch diese kleineren Kampfdrohnen, zum Beispiel die Lancet, die uns ja letztes Mal getroffen hat, etwa 30 Kilometer von der Kontaktlinie entfernt. Es gibt no place to hide, es gibt keinen Platz mehr, sich zu verstecken. Also, seien Sie bitte vorsichtig. Danke ganz herzlich. Es war eine wichtige, gute Einschätzung und alles Gute euch allen. Und ich würde gerne Mariam Lau fragen an dem Punkt. Intime Kennerin insbesondere auch der CDU, weil Norbert Röttgen heute hier ist, sehr nah dran, auch am Kanzleramt. Wenn wir darüber reden, Sicherheitsgarantien, wie stellen wir uns das denn vor? Ja, das ist schwierig. Also zum Teil hoffen wir immer noch darauf, dass die Amerikaner uns da zur Seite stehen. Mhm. Zum anderen ist es, glaube ich, so, dass eine internationale Truppe, die dann nach einem Waffenstillstand eventuell zum Einsatz käme, die ist immer noch sehr umstritten in Europa. Dann die Frage, was wir an der maritime Unterstützung, also ich glaube, es ist alles sehr unklar noch und sehr wenig dezidiert. Ich glaube, hofft weiterhin, dass die Amerikaner Sicherheitsgarantien geben. Und an die glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird. Mhm. Herr Röttgen, weil Armin Körper das gerade sagte, ne, hat sich bezogen auf Sacharowa, ne, die Sprecherin von Lavrov, die klar gemacht hat, das geht gar nicht. Und offenbar haben es die Leute da in Europa immer noch nicht kapiert, was wir eigentlich wirklich wollen. Das heißt, über welche Art von Sicherheitsgarantien müssen wir da nachdenken? Was ist ein realistisches Szenario? Sie selber sagten neulich, zu glauben, wir Europäer, etwa wir Deutschen beispielsweise, unsere Bundeswehr könnte für die Sicherheit dieses riesigen Landes einstehen und würden sozusagen in den nächsten Krieg ziehen, das ist absolut unrealistisch. Das wird nicht passieren. Was passiert dann? Ja, das ist meine Einschätzung, dass das politisch nicht vermittelbar ist. Ja, wir haben noch nicht einmal das Potenzial dafür. Russland hat etwas mehr als 1 Million Soldaten im Feld. Und darum ist ja die Frage, was können wir überhaupt? Und zweitens, was wollen wir überhaupt? Und darum, glaube ich, wird bei diesem Thema Sicherheitsgarantien von beiden Seiten fehlt es an Realismus. Ich halte es für ausgeschlossen, dass in der Administration Trump wirkliche Sicherheitsgarantien zur Verfügung gestellt werden. Man muss sich mal fragen, was ist das eigentlich für eine Garantie? Die Garantie ist ja für den Fall, dass von Russland der vereinbarte Waffenstillstand gebrochen wird. Was ja permanent passiert. Also, was jetzt gerade wieder, also es war ja eine Feuerpause verabredet, wenn es zu einer Vereinbarung über einen Waffenstillstand käme und für den Fall, dass diese Vereinbarung gebrochen wird, also Russland wieder mit Krieg anfängt, was passiert dann? Dann ist ja die Aussage der Garantie der Sicherheit, dass dann diejenigen, die diese Garantie übernommen haben, den russischen Soldaten entgegentreten. Exakt. Das ist die Aussage einer Sicherheitsgarantie. Richtig. Und die Frage ist, meine Aussage ist, dass die Administration Trump kein bisschen in ihrem Sinn hat, in Europa für diesen Fall Krieg zu führen gegenüber Russland. Das heißt, amerikanische Soldaten werden nach Ihrer Auffassung den Russen nicht gegenübertreten. Die Regierung Trump will mit Russland Geschäfte machen. Verstehe ich. Sie möchte nicht Krieg gegen Russland führen, sondern Ölgeschäfte machen. Und es war vor nicht langer Zeit der amerikanische Außenminister Rubio, der von den europäischen Kräften, die angeboten worden sind von Großbritannien und Frankreich, gesagt hat, wörtlich und wiederholt, ich glaube, es war in einer Anhörung im Kongress, diese Truppen seien irrelevant. Es sei denn, es ist sozusagen die amerikanische Garantie dahinter. Das ist die Einschätzung des amerikanischen Außenministers über das, was die Europäer als Sicherheitsgarantie anbieten. Und dann wiederum von der anderen Seite, imstande sind zu leisten quasi. Ja, der sagt irrelevant. Der hat es wiederholt gesagt. Irrelevant, hat er nachdrücklich gesagt. Die Entscheidenden dafür, dass das überhaupt eine Relevanz bekommen könnte, ist die amerikanische Bereitschaft. Die sehe ich überhaupt gar nicht. Und dann ist das, worüber wir gerade sprechen, ja sowieso aus Putins Sicht oder auch Putins Sicht entscheidend, also es kommt gar nicht in Frage, dass da überhaupt irgendwelche Truppen von NATO-Staaten stationiert werden. Frau Lauders, das ist der Stand sozusagen der realen Situation. Das bedeutet dann in der Konsequenz gar keine Sicherheitsgarantien, ne? Wenn es die Europäer nicht können und die Amerikaner nicht wollen, was machen wir dann? Also, dass die Europäer jetzt gar nichts können, glaube ich auch nicht. Aber also zum Beispiel Luftabwehr. Aber im Sinne einer Sicherheitsgarantie. Ja, genau. Also wenn es einen Waffenstillstand gäbe, das ist ja der Punkt, auf den Friedrich Merz zum Beispiel immer schaut, dann wird man auf jeden Fall über Truppen reden müssen. Es geht gar nicht anders. Die Franzosen und die Briten haben sich ja schon committed, das zu tun. Und die Frage, ob Putin das akzeptiert, vorab, die finde ich, die kann da nicht den Ausschlag geben. Was ich jetzt im Moment so beunruhigend finde, ist, Friedrich Merz Warum lachen Sie? Das ist ganz entscheidend dafür, ob es überhaupt zu einer solchen Vereinbarung kommt. Wenn Putin erklärt, erstens kriege ich sowieso den Donbass und zweitens kommt es überhaupt nicht in Frage, dass irgendwelche NATO-Truppen auf ukrainischem Territorium stationiert sind. Und drittens ist es sowieso für die Zukunft ausgeschlossen, dass die Ukraine jemals in die NATO kommt, also ihre freie Selbstbestimmung ausüben kann. Dann sind das alles Bedingungen, die Putin stellt, die es unmöglich machen, überhaupt zu einem Waffenstillstand zu kommen. Da können wir anbieten, was wir wollen. Es kommt von Putins Seite nicht dazu. Und der Punkt ist, die bieten das an. Man redet da über ein paar tausend Soldaten, die sollen jetzt eine Garantie der Sicherheit der Ukraine übernehmen. Ja. Wie soll das denn funktionieren? Ist eigentlich die politische Frage mal erörtert worden, ob wir wirklich das schon entschieden haben, in Großbritannien, in Frankreich oder sonst wo, das ist das eine, in den Krieg zu ziehen gegen Russland und damit 5000 Soldaten? Aber was folgt daraus? Ja, exakt. Daraus, dass wir gar nichts machen können. Meine Bewertung ist ultimativ deprimierend, was Herr Röttgen hier gerade vorträgt. Man muss das, was von Politikern und Regierungschefs und so mal gesagt wird, mal wirklich auf den ganz nüchternen Realitätsgehalt bemessen. Dieses Gespräch, Herr Röttgen, haben wir so häufig hier schon geführt. Und Sie können sich nicht vorstellen, also wie viel Rumgeeier in diesem Bereich ich mir habe schon anhören müssen. Weil genau dieser Antwort weicht jeder aus. Da wird gesagt, na, darum geht es ja gar nicht. Erst müssen wir überhaupt mal zum Waffenstillstand kommen. An dem Punkt sind wir noch lange nicht. Wir müssen dann mit den Amerikanern reden und so weiter. Aber ich finde, es ist allerhöchste Zeit für eine sehr ernsthafte Debatte über genau dieses Thema. Wir müssen Wir wollen das Ende dieses Krieges, gar keine Frage. Ich glaube, dass Putin es nicht will. Aber wenn wir darüber reden, dann muss man darüber reden, dass das eine europäische Angelegenheit ist. Mhm. Das ist definitiv die Auffassung der Europäer. Das ist eure Angelegenheit. Dieser Krieg ist in Europa, dafür seid ihr zuständig. Und wenn dann Nachbarstaaten von uns, NATO-Mitgliedstaaten, solche Angebote machen, muss man auch fragen, was heißt das denn in Realität? Ist das etwas, worauf sich die Ukrainer verlassen können? So. Ja. Oder ist das einfach nur ein Selbstbetrug, der dazu führt, dass der Krieg programmiert wieder anfängt, nur dass wir ihn dann auch mit verloren haben? Oder sind wir dann mit drin? Das sind alles Fragen, die wir entscheiden müssen. Und ich glaube, die man auch diskutieren muss. Und ich habe meine Einschätzung über den Realitätsgehalt dieser Vorschläge ja gegeben. Ja, ich finde es gut, dass Sie da so offen sind, so bald so deprimierend. Aber andererseits muss man schon auch betonen, dass die Amerikaner sich schon auch committed haben, gegen den Europäer gegenüber und Ukraine gegenüber, doch ja einzuschreiten im Falle des Falles. Also diese kleine Kontingent in Ukraine wird als sogenannte, auf Englisch heißt das Tripwire, wusste ich nicht jetzt, wie man das auf... Stacheldraht. Ja, also das wird getriggert, halt eine groß angelegte Antwort. Und Trump hat ja persönlich versprochen... Stolperdraht, so. Stolperdraht, ja. Ja, genau. Das besseres Wort, ja. Der hat versprochen, wenn denn Putin Wort bricht und wieder anfängt mit dem Bombenkrieg, dann werden die Amerikaner die Drohnen und die Raketen abschießen aus Polen und aus dem Schwarzen Meer. Und wenn denn er die Europäer angreift, dann werden die Amerikaner einschreiten und die Russen angreifen. Also das hat er schon versprochen. Aber Ihr Optimismus in allen Ehren. Wenn man einmal kurz Frau Lau und das ist nicht öffentlich erklärt, aber das hat er dem Zelensky in Davos versprochen. Und das hat er hinter den Kulissen. Genau, da ist ja nichts Schriftliches verbreitet worden. Und ob dem man vertrauen kann oder nicht, sei dahinter gestellt. Also aber ohne diese, also das ist die Garantie, die Zelensky meint, wenn er meint, ich habe die Garantie jetzt bekommen. Wenn diese Garantie nicht in schriftlicher Form durch Kongress und so bla bla bla dann wirklich gefestigt wird, dann wird Zelensky ja kein Referendum ausrufen und keine Gebiete abtreten. So, erst Mariam Lau, dann Norbert Röttgen. Ich beneide Ihren Optimismus. Also wenn man einmal irgendwo ein Beispiel gesehen hätte, dass Trump wirklich ernsthaft Putin in den Weg tritt, dann würde ich das auch sehen. Bei den Sanktionen? Sanktionen sind schon hart. Genau, bin ich bei. Also die Europäische Union mit ihren 20 oder 19 Paketen, was schon von der Zahl her albern ist, hat gar nichts geschafft. Also Russland steht nicht unter Druck. Gar nichts finde ich jetzt auch nicht, aber ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Diesen Einnahmen für das Kriegsbudget, das hat der Trump mit einer einzigen Direktive gemacht. Also Lukoil, die vermeintlich private Firma, und Rosneft, die Einnahmen, die Öleinnahmen sind wesentlich gesunken seit dem Move. Ja, also die einzige Policy, die Putin wehgetan hat in den letzten Jahren, ist eben das. Und das hat die, Sie meinen die Sekundärsanktionen gegen Indien? Verloren. Schon jetzt hat er Milliarden verloren. Ihr macht Geschäfte mit den Russen, dann werden wir euch ganz hart sanktionieren. Und das zeigt Wirkung, da haben Sie gestern recht. Oder vorgestern hat er gesagt, er hätte mit Modi, den Präsidenten von Indien, ausgemacht, dass Indien kein Öl mehr kauft von Russland. Also ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, aber schauen wir mal. Also offenbar arbeitet dann. Und Venezuela muss man nicht vergessen. Wenn Trump tatsächlich über die Ölexporte Venezuela Kontrolle übernimmt und dann großartig herauspumpt das ganze Öl, also alle großen Ölreserven der Welt liegen ja in Venezuela, dann fällt der Preis wesentlich und dann hat Putin ein Riesenproblem, weil für die Russen ist es nicht wirtschaftlich, unter einem gewissen Preis das Öl zu exportieren, weil das ist sehr teuer. Die haben ja keine eigene Technologie, das ist alles westliche Technologie, was sie da haben. Und für sie ist es extrem teuer, das Öl zu produzieren und zu exportieren. Und wenn das, ich habe jetzt vergessen, was die Grenze ist, $50 pro Barrel oder 45, wenn das drunter geht, Putin braucht dann mehr. Ist der Schluss mit den anderen. Putin braucht mehr, aber ich höre immer von Experten auch hier in der Sendung, es wird mindestens eine Dekade dauern, um überhaupt dort in Venezuela Zweifel eine funktionierende Ölindustrie aufzubauen. Das ist nichts, was Putin morgen treffen würde. Frau Lau, ich habe Sie oder Sie sind vorhin unterbrochen worden. Ich würde nur sagen, das kann sein, aber militärisch hat Putin doch von Trump gar nichts zu befürchten. Also Trump tritt stark auf gegenüber dem Iran, gegenüber Venezuela, deutlich schwächeren Nationen, die ihm vielleicht auch ideologisch nicht so nahestehen wie Putin. Und also ich habe noch keinen einzigen Moment gesehen, wo er Putin wirklich massiv gedroht hat. Also also faktisch Dinge passiert sind, so wie Merz im Wahlkampf immer gesagt hat, wenn Putin weiterhin zivile Einrichtungen beschießt, dann antworten. Das sollten wir uns gleich nochmal anschauen. Ganz zentraler Moment. Herr Röttgen. Ich muss zwei Dinge aus meiner Sicht korrigieren. Die Sanktionen, die Präsident Trump angekündigt hat gegen die Nummer eins der Ölindustrie und der Gasindustrie, die sind nicht umgesetzt worden. Weil sie sagen, das ist das Einzige, was gewirkt hat. Sie sind schlicht nicht umgesetzt worden. Die Sekundärsanktionen gegen Rosneft und den anderen Giganten sind angekündigt worden. Trump hat gesagt, ihr habt jetzt einen Monat Zeit, genau. Ihr Handelspartner. Ja, genau. Und wenn ihr euch, dann habt ihr Zeit, euch einzustellen. Und wenn ihr danach mit denen immer noch Geschäfte macht, dann werdet ihr sanktioniert. Diese Androhung ist nicht umgesetzt. Sie haben gerade gesagt, das sei die wirksamste überhaupt gewesen. Aber die ist schlicht nicht umgesetzt worden. Was Sie ja aber auch belegt haben selber, als Sie gesagt haben, habe jetzt in einem neuen Deal, das hat ja Trump verkündet, mit Modi, durchgesetzt, dass sie kein russisches Öl mehr kauften. Was ja dafür spricht, dass sie es weiterhin tun und sind nicht sanktioniert worden durch die Amerikaner. Ich würde mich freuen, wenn das, was Trump dort angekündigt hat, dass wegen eines Zolldeals mit Indien jetzt erklärt hat, kein russisches Öl mehr zu kaufen. Es ist auffällig, dass Herr Modi das noch nicht erklärt hat. Es würde mich von der indischen Perspektive aus sehr wundern. Also es ist erstmal eine Ankündigung. Das die stimmt. Anderen Ankündigungen waren nicht, sind nicht vollzogen worden. Und was die Erklärung von Trump anbelangt, wirklich militärisch dann gegen Russland anzutreten, wenn Russland ein Waffenstillstandsabkommen verletzt, was er hinter verschlossenen Türen zusagt, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nur, dass er das öffentlich noch niemals gesagt hat. Die offizielle Sprachregelung und Sprache der amerikanischen Administration dazu ist, dass die Amerikaner die Europäer unterstützen werden. Das ist ein Backstop, also eine Rückversicherung sein werden. Also das ist erstmal ihre Sprache. Und zweitens, wer sich die amerikanische Politik anschaut, die Erwartung an Trump, auch der eigenen Basis, aber auch im eigenen Land, zu glauben, dass von jetzt ab bis zu dem Präsidentschaftswahlkampfjahr 2028 der Kandidat, Präsident Trump oder irgendein anderer Präsidentschaftskandidat in den USA den Wählern einen Kriegseintritt in Europa ankündigt, das halte ich für blanke Illusion. Und darum ist die Amerikaner liefern etwas. Sie haben strategische Fähigkeiten, die sie einsetzen und immer noch liefern. Das andere dürfen wir ihnen abkaufen inzwischen. Also das ist schon ganz entscheidend. Mhm. Aber die Sicherheit der Ukraine auf die Bereitschaft des militärischen direkten Einsatzes der USA zu stützen, das kann man Zelensky nicht anraten. Und uns Europäern auch also, nicht. Also, wenn es das nicht. Erstmal, ich wollte nur sagen, die Backstop bedeutet eben genau das. Wenn die Europäer unter Beschuss gelingen würden, dann kommen die Amis und retten sie. Das hat aber noch keiner erklärt. Nein, also doch, wirklich also nicht. Ich halte das auch für unrealistisch. Also, Sie können im Kanzleramt nachfragen. Also, das ist die Backstop. Ob das realistisch ist, ich bin bei Ihnen. Ich glaube es nicht. Ich persönlich glaube es auch nicht. Aber offenbar, Zelensky scheint es zu glauben oder spielt er einfach mit, damit er erscheint als ein guter Junge, der immer weiter kooperativ ist. Und wegen Ölsanktionen, also die Bundesregierung musste regelrecht die amerikanische Administration betteln, um eine Ausnahme für die Schwedraffinerie zu bekommen. Die haben die Ausnahme bekommen. was relativ unangenehm ist geopolitisch, wenn der Kanzler so stark gegen Russland auftritt und gleichzeitig dann jetzt betteln muss um eine russische Raffinerie mitten in Deutschland hier. Funktionieren Ungarn und diese Slowakei, Sanktionen. Nicht Brandenburg, das Unternehmen. Die sind von 90% abhängig, klar. Aber Berlin und Brandenburg als Regionen sind bis zu 90% vom Schwed abhängig. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Was tatsächlich passiert ist, hat Banczewski recht. Allein die Ankündigung dieser Sekundärsanktionen hat dazu geführt, dass der Ölpreis für Putin schwierig wurde. Ist niedrig, genau. Das tut den empfindlich weh. Ja, und der muss relativ weit oben sein pro Barrel. Ich glaube, irgendwo um die 55, vielleicht sogar 60 Dollar, damit es sich für die noch lohnt, weil die Förderbedingungen in Sibirien jetzt auch nicht so ganz einfach sind. Und man kann das auch gar nicht so einfach verkaufen. Insofern, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Weil gerade Friedrich Merz gefallen ist, die Ankündigung aus dem Wahlkampf, Sie waren das, glaube ich, Frau Lau. Vielleicht sollte man sich das noch mal anschauen, weil es im Grunde klar macht, wie sehr wir auch da eine 180-Grad-Wendung vollzogen haben. Von all den Dingen, die im Wahlkampf angekündigt worden sind, ist plötzlich keine Rede mehr. Und das ist einer der Gründe dafür, warum die Ukraine in der Situation ist, in der sie ist. Wir schauen mal kurz rein. Herr Bundeskanzler, Sie sind auch persönlich mit Ihrer Haltung dafür verantwortlich, dass die Ukraine gegen Putin mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen muss. Das geht so nicht weiter. Und wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören. So, was ist seitdem passiert? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass nichts passiert ist und dass nichts gemacht haben. Nein, darauf will ich nicht hinaus. Aber dieses da sprach Ultimatum. Ein sehr entschlossener Oppositionsführer, der sagte, wir müssen Führung übernehmen. Ich zitiere ihn jetzt noch mal aus der vergangenen Woche. Wir müssen die Sprache der Macht lernen und auch sprechen. Das, was Sie im Grunde auch sagen. Ja. Droht sozusagen Putin. Und was passiert dann? Naja, also ich würde sagen, gerade in den letzten Wochen, so rund um Davos, Grönland und so weiter, ist die Sprache der Macht durchaus gesprochen worden. Also die Europäer haben Instrumente auf den Tisch gelegt, auch unter Führung von Friedrich Merz, die dazu geführt haben, dass Donald Trump eingelenkt hat. Friedrich Merz ist dazwischen gegangen, als Putin und Trump im Grunde dabei waren, die russischen Vermögen, die eingefrorenen, unter sich aufzuteilen. Da hat Merz dafür gesorgt, unter anderem, dass sie eingefroren bleiben und diese 90 Milliarden. Mir wäre auch lieber gewesen, es wäre die ganze Summe gewesen, die an die Ukraine gegangen ist, aber immerhin 90 Milliarden frei geworden sind. Also es ist nicht nichts passiert, aber ein Problem ist, glaube ich, das haben Sie, glaube ich, schon erwähnt, dass einfach die Speicher leer sind und jetzt beispielsweise, was die Luftabwehr angeht, nicht mehr viel da ist. Aber der berühmte Taurus, der hätte den Kriegsverlauf nicht komplett geändert, aber dieses Ultimatum, also dass das einfach irgendwelche Folgen hat, das, was wir jetzt gerade sehen, ist wirklich beschämend, ist eine Schande für Europa. Und dass das keine Konsequenzen hat, das ist einfach, das bringt einen zur Verzweiflung. Also, dass Mark Rutte den Nerv hat, vor einem zerschossenen Elektrizitätswerk zu stehen und zu sagen, die NATO ist weiterhin an eurer Seite und wir stehen hinter euch, das ist halt wirklich schwer zu ertragen. Herr Röttgen, werden Sie immer noch für die Lieferung von Taurus? Ja, ich war dafür. Genau, deswegen frage ich. Ich bin noch dafür, aber weil Sie eben gesagt haben, das ist immer sehr deprimierend. Sie haben gesagt, es ist richtig, dass der Klartext gesprochen wird, aber sehr deprimierend. Würde ich gerne die Gelegenheit nehmen, wenn Sie sie mir geben, es differenziert hier zu sagen. Es gibt etwas, was ich auch beklage, aber es ist auch Entscheidendes passiert. Das hat Frau Lau auch gesagt. Die 90 Milliarden Euro für die Ukraine im letzten Dezember sind eine Überlebensfrage für die Ukraine. Absolut. Und was die Sprache der Macht anbelangt, der Vorschlag, die Initiative des deutschen Kanzlers, noch mehr als 90 Milliarden, das ist ja jetzt europäische Verschuldung, sondern 160 Milliarden von den eingefrorenen russischen Staatsvermögen zu nehmen. Das die Amerikaner haben wollen, das war die Sprache der Macht. Nämlich den Russen zu sagen, wir greifen auf euer Vermögen zu, um das Land zu unterstützen, das ihr zerstört. Und den Amerikanern, Präsident Trump im Weißen Haus gleichzeitig zu sagen, das ist kein amerikanisches Geld, sondern das verwenden die Europäer zum Zweck der Unterstützung der Ukraine. So, das war eine enorme Initiative, die der Bundeskanzler dort gemacht hat. Es war eine zu starke Minderheit dagegen. Das ist die Traurigkeit. Der darin, weil es ausdrückt, dass noch nicht alle in Europa wirklich die existenzielle Dimension verstanden haben. Sowohl der belgische Ministerpräsident, die italienische Ministerpräsidentin, der französische Staatspräsident, um mal drei hier zu nennen, um beim Klartext zu bleiben, waren an dieser historischen Stelle auf der falschen Seite. Aber rausgekommen am Ende sind 90 Milliarden Überlebenshilfe für die Ukraine. Das ist enorm. Taurus. Gibt es zwei Dinge. Erstens auch etwas Positives. Es hat einen praktischen Ausweg gegeben, der ist nicht in gleicher Qualität, sondern die industrielle Kooperation Deutschlands mit der Ukraine zur Entwicklung eines eigenen Marschflugkörpers, der weit fliegen kann, der eingesetzt wird und auch Wirkung hat. So, das ist ein praktischer Ausweg daraus. Ich habe meine Position dazu Taurus gesagt, aber ich muss auch eines sagen. Diese ganze Debatte ist anhaltend davon geprägt, dass wir einen Bundeskanzler Scholz hatten, der sich die russische Angstkampagne oder der in Deutschland als Bundeskanzler gegen dieses Instrument, gegen diese Unterstützung eine wirkliche Angstkampagne gemacht hat. Und Sie sagen, jetzt sind die Vorbehalte, so lese ich sie jetzt, in der deutschen Bevölkerung so groß, dass auch ein Bundeskanzler Merz, obwohl er so geredet hat im Bundestagswahlkampf, Ich habe ja meine Position gesagt. Sie haben nicht richtig interpretiert. Das muss ich auch sehen. Ich lese ja auch Umfragen. Der Kurs der Unterstützung der Ukraine mit Milliarden hat die Unterstützung von 65-70% der Bevölkerung. Stabil. Ich muss anerkennen, ich habe mich in dieser Debatte sehr engagiert. Wir haben die Umfragen an dieser Stelle nicht gewonnen. Was auch klar ist, wenn der Bundeskanzler der eigenen Bevölkerung erklärt, wenn wir das machen, dann sind wir im Krieg. Dass dann die Bevölkerung sagt, nee, das glaube ich ist doch nicht überzeugend. So, und das hat Nachwirkungen bis heute, was die Öffentlichkeit anbelangt, was die politische Entscheidungsfindung anbelangt. Es war ein fatales Verhalten von Scholz. Ja, das ist wahr, aber dieser Stimmungswechsel war ja schon da, als er das so erzählt hat. Ne? Als Merz so auf Scholz eingedroschen hat, muss ihm ja klar gewesen sein, wie die Vorbehalte auch in der deutschen Bevölkerung sind. Also ich sag's mal etwas, vielleicht, also das weiß ich nicht, weil das da, ich war damals auch, ich habe auch dafür gekämpft. Wenn man das so vollmundig ankündigt und auch die Konsequenzen so drastisch aufmalt, um dann hinterher zu sagen, okay, jetzt machen wir es nicht, weil wir politisch keine Mehrheit da draußen haben. Ja, auch drinnen ja nicht. Wir haben ja eine Koalition. Das ist jetzt nicht nur die CDU und es ist nicht nur der Kanzler, der es allein entscheidet. Zu glauben, die SPD wäre, kann ich auf die SPD abschieben. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass das eine gemeinsame Regierungspolitik werden könnte. Ich will einen Punkt sagen, weil der über den Taurus hinaus ist ja der Punkt, wir haben jetzt eine so fürchterliche Eskalation der militärischen Gewalt Russlands gegen die zivile Bevölkerung. Und dass wir jetzt als europäische Staaten nicht in der Lage sind, darauf zu achten, jetzt mal Taurus hin oder her, dass wir sagen, das führt bei uns zu einer Reaktion. Das ist eine strategische Schwäche, die ich für wirklich bedeutend halte. Und die dürfen wir auch nicht anhaltend hinnehmen. Da gibt es auch Möglichkeiten, etwas zu tun. Das heißt, die Ukraine ist in der Situation, Bojan Banczewski, in der sie ist. Und dass die Ukraine noch nicht gefallen ist, dass die Russen noch nicht weitergekommen sind, sagen Sie, wir haben das eingangs kurz vorgestellt, hat ganz wesentlich damit zu tun, dass die Ukraine ungeheuer innovativ ist, wenn es um den Kampf mit Drohnen geht. Eigentlich von Anfang an war, Sie beschreiben das in Ihrer Dokumentation sehr sehenswert, auch wie lange es da wirklich auch eine ukrainische Überlegenheit gegeben hat. Mittlerweile sagen Sie, kippt das auch eher zugunsten der Russen. Aber nach wie vor sind die Ukrainer ungeheuer kreativ und innovativ, wenn es darum geht, immer wieder die Schwachstellen des Gegners sozusagen zu finden. Und Sie sagen, eine besondere Einheit spielt dabei eine ganz zentrale Rolle. Vielleicht können wir ein paar Bilder zeigen und Sie erklären uns einmal, wer diese Leute sind. Also das ist die Einheit Lhasa, die ist wahrscheinlich die effizienteste, die tödlichste Drohneneinheit der Welt, von denen, die wir kennen. Es kann sein, dass in China was gibt, was nicht öffentlich ist, aber eigentlich die größten und die besten Drohneneinheiten sind in Ukraine und Russland und das ist die beste davon. Auf ihrem Konto gehen so ein Fünftel der Panzerverluste im ganzen Krieg gehen auf dem Konto von dieser Einheit. Die haben über 2000 russische Panzer zerstört. 2000. Mit Hilfe von Drohnen. Genau. Mächtige genau. russische Panzer mit kleinen fliegenden Also Main Battle Tanks sozusagen. Panzer, genau. Und dann haben sie über 3000 gepanzerte Fahrzeuge zerstört, so ungefähr. Das hat Putin um die 12 Milliarden Dollar gekostet, die Arbeit dieser Einheit. Mhm. Da muss man sich vorstellen, das sind gigantische Ausmaße. Ich glaube, in Deutschland gibt es nur noch 200 Panzer, die kampfbereit sind. Also, ist das so eine Produktionsstätte, wo die hergestellt werden? Das ist eine Produktionsstätte, eine der kleineren. Das ist eher so, da werden sie zusammengebastelt. Die haben mehrere Fabriken. Also die Einheit hat alles. Die haben Innovation, Design, Herstellung, Manufaktur, alles. Die haben Piloten um die 300. Die arbeiten 24 Stunden pro Tag, 7 Tage der Woche. Wie viel stellen die her? Also die stellen Tausende von Drohnen monatlich. Und das oberste Gebot ist, billig zu sein. Genau, weil die Drohnen sind ja weg. Ne? Munition. Die meisten Drohnen sind zurück dann in weg. Der Regel. Die haben auch wieder verbrauchbare Drohnen. Also die ganz großen Drohnen von denen, die kommen auch wieder nach Hause. Genau. Die sind wie Bomber halt, muss man sich vorstellen, wie die früheren, das ist genau so eine Drohne. Die so ein Verband, der dann gemeinsam genau, fliegt. Genau, genau. Und die Drohne da hat so einen Starlink drauf. Das ist auch eine riesige... Die Elon Musk-Technik? Die Elon Musk-Technologie ist wesentlich dafür verantwortlich, dass die für die russische elektronische Kriegsführung unverwundbar sind. Weil aus gewissen Gründen... Also Starlink wird... verlinkt direkt mit dem Satelliten von Elon Musk. Und das können sie, diese Verbindung können sie die Russen nur schwer stören. Mhm. Was sehen wir da? Das ist so eine Drohne, das ist die Hauptdrohne von der Einheit, das ist so ein schwerer Bomber. Mhm. Die haben, das ist der Starlink, das weiße Ding drauf. Dieses kleine Quadrat, was genau. Da oder Rechteck, und mittels diesem Starlink kann man die Drohne steuern von irgendwo auf der Welt. Also das sitzt im Keller in Kiew oder meinetwegen in Paris oder Berlin jemand. Weit weg von der Front. Absolut, tausende Kilometer. Es kann auch von Florida sein oder von Moskau. Und Hauptsache ist, jemand bringt die Drohne an die Frontlinie. Das kann irgendjemand sein. Und dann hebt die Drohne ab und wird kontrolliert von diesem Zentrum, manchmal tausenden von Kilometern weg von der Frontlinie. Und die ist ungeheuer präzise, wie man sieht. Die kann einen einzelnen Menschen treffen in der riesigen Steppe. Die kann in Städten agieren. Die erkennt Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und so weiter und so fort. So, und bevor wir gleich einmal sehen, was das für eine Arbeit ist. Und ich sagte vorhin gerade, das verändert den Charakter von Krieg für immer. Und nicht nur zum Guten, weil es auch um die Frage geht, was tut man da eigentlich und wie geht man damit um, was man dann auslöst und anrichtet. Und wie geht eigentlich die Befehlskette? Wer ist ganz am Ende wirklich dafür verantwortlich? Wichtige ethische Frage. Wer sind die Männer, die steuern? Ist das ein klassischer Soldat? Oder sehr interessant. Diese Einheit, ich glaube, 98% der Mitglieder sind Zivilisten. Also das ist quasi eine Militäreinheit. Der Chef davon ist ein Oberst, aber der hat ja nie gedient. Der ist ein Unternehmer, der am ersten Tag... Aus Chisinau, aus Moldau? Er ist aus Moldau, der ist ein Russe, ethnischer Russe. Okay. Ist auch sehr interessant in der ganzen Geschichte angesichts der russischen Propaganda, dass die ethnischen Russen unterdrückt werden in Ukraine und so weiter. Einer der großen Helden dieses Krieges ist der Mann, über den wir reden? Genau, das ist Pascha Elisarov heißt er. Ein sehr bekannter Unternehmer, der in den Jahren vor dem Krieg ein Producer der meistgesehenen Politikshow, so wie Markus Lanz in Deutschland. Danke. So etwa. Der war Fernsehproduzent. Der war Fernsehproduzent und seine Sendung war auch teilweise vor circa 10 Jahren die meistgesehene Sendung im russischen Sprachraum. Da haben sie die Russen auch in Russland sich das angeguckt. Da waren prominente Politiker, da gab es investigativen Journalismus, Promis und so weiter und so fort. Der war Mitbegründer des Studios, Miteigentümer und Produzent. Und der ist sehr wohlhabend. Und am ersten Tag des Krieges hat er sich für Dienst angemeldet als Freiwilliger. Der hat so einen Kalaschnikow bekommen. Und dann ist er gelandet in so einer Spezialeinheit. Und dann hat er im Fernsehen eine Landwirtschaftsdrohne gesehen mit Pestiziden und hat die Idee gehabt, statt Pestiziden können wir vielleicht Bomben werfen. Ist zu seinem Kommandant gegangen und der meinte, wenn du Geld hast, kauf so eine und schauen wir mal. Hat eine gekauft mit seinem eigenen Geld und dann 3 Jahre später ist er jetzt der allerwichtigste Kommandeur von Drohneneinheiten und ist nach der Doku, das wir gedreht haben, ist er aufgestiegen zum stellvertretenden Chef der gesamtukrainischen Luftwaffe. Sie sagen, 80% aller Angriffe auf alle Ziele laufen mittlerweile genau mit Hilfe solcher Drohnen. Und wir schauen einmal kurz rein in die Arbeit dieser Leute. Ich sehe ihn. Ja, okay. Er ist verletzt. Er lebt. Ein russischer Soldat. Für Russlands Militärführung hat Menschenleben nie etwas gezählt. Drohnen. Uns geht es ums Überleben. Erlebt. Ich sehe ihn. Ist er das oder jemand anderes? Das ist er. Ja, genau dort. Sauber. Genau unter seinen Füßen. Keine Bewegung. Mission erfolgreich. Also, um es nochmal klar zu sagen, die klatschen sich gegenseitig ab, weil sie gerade einen Russen in die Luft gejagt haben. Einen russischen Soldaten, ja, abgeknallt haben. Also, das ist ein Krieg der Roboter. Heutzutage ist es immer noch so, dass Menschen die Drohnen steuern und den ultimativen Klick tätigen. Die arbeiten aber eifrig an künstlicher Intelligenz, die dann selber entscheiden wird, wenn zu töten, wann zu töten, wenn anzugreifen, wann anzugreifen. Und dann sind die Genfer Konventionen natürlich Geschichte. Geschichte, ja. Und das passiert, es passiert auch jetzt. Es gibt eine rudimentäre Art von KI. Man kann zum Beispiel, wenn Ihr Haus das Ziel wäre, das Haus von Markus Lanz in Hamburg oder sonst wo, die kriegen ein Foto davon, die speichern das Foto in die Intelligenz der Drohne und die Drohne kann selbstständig dann das Ziel mit der anfinden. Kamera das Ziel erfassen und wenn das Ziel erkannt wird, dann geht sie dann direkt ins Fenster und das war's. Das passiert schon jetzt, aber in 1, 2, 3 Jahren wird es soweit sein, dass die Drohnen vollautonom werden. Ich kenne Mariam Lau fragen, wie wird das, was sich daraus lernen lässt, sozusagen in der Bundesregierung diskutiert? Die Frage ist ja, entsteht da nicht auch ein unglaubliches Know-how, von dem wir profitieren könnten? Also natürlich. Ist es vielleicht schlauer, bei den Ukrainern nachzufragen, im Zweifel auch sehr viel Geld zu sparen? Also ich glaube, wir können in so vieler Beziehung... Und nicht Oldschool-Panzer zu bauen. Wir können in so vieler Beziehung von den Ukrainern lernen. Und ich muss sagen, auf die Gefahr, dass es kalt wirkt oder irgendwas, aber... Mir ist lieber, diese Jungs sitzen in Sicherheit und müssen nicht irgendwo im Graben auf die Russen warten, sondern können aus der Sicherheit dafür sorgen, dass sie ihr Land verteidigen. Mhm. Also ich meine, die sind angegriffen, denen steht das Wasser bis zum Hals. Ich bin sehr froh, dass die technologisch so avanciert sind. Aber die ethischen Fragen dahinter? Die sich naja, auch ergeben. Die Ukraine ist das angegriffene Land. Ja, ja, aber mit dem Trauma geht er dann abends trotzdem ganz alleine nach Hause. Ne? Das ist egal, wer dir da was erklärt. Aber ist es wirklich traumatischer, sowas zu machen, als im Schützengraben jemandem? Nein, ich will das. Aber das kriegt so was Abstraktes. Und es wirkt so, als wäre das sozusagen fast schon klinisch sauber, präzise. Klar, aber die Alternative ist, dass diese Leute sich in ein Gemetzel wie im Ersten Weltkrieg stürzen. Wollen wir das? Also, ich bin sehr froh, dass die das haben. Und ich wäre sehr froh, wenn wir vor allen Dingen durch die SPD veranlasst, nicht 20 Jahre lang gerungen über die Bewaffnung und vertagt. Von wie viel 8 Drohnen, glaube ich, diskutiert haben. Ja. Also ich wäre sehr froh, wenn wir da ein bisschen weiter wären. Ich würde gerne, weil Sie gerade die SPD ansprechen und die Frage, wie wir was politisch verhandeln, die letzten Minuten dafür nutzen. Man kann diese Reportage auf verschiedenen Plattformen sehen. Ich habe sie auch selber gesehen. Ja, ist wirklich spektakulär. Würde die gerne dafür nutzen, um mit Ihnen auch noch mal darüber zu reden, was Bojan Paczewski meint, wenn er sagt, politisch wird es in Zukunft für uns alle schwierig und insbesondere mit Blick auf Deutschland. Die Brandmauer lähmt uns. Das wird dazu führen, dass wir zu gar keinen Entscheidungen mehr kommen. Sie sagen sowohl links wie auch rechts. Wie meinen Sie das? Das habe ich in einem Gespräch gesagt. Genau. Und das meine ich gesamteuropäisch. Ich glaube, die Fragmentierung der politischen Landschaft führt dazu, dass ganz unmögliche Koalitionen die große Volkswirtschaft Europas regieren müssen. Und offenbar geht es nur langsam voran, wenn es um Reformen geht, wenn es um irgendwas geht. Das ist ja die Vance. Oh, Entschuldigung. Das ist, die Erfahrung haben die Schweden gemacht, die Erfahrung haben die Holländer schon lange. Richtig. Die Tschechen, das sind aber kleine Länder, die nicht unbedingt wesentlich sind für die Führung Europas als solche in solchen Krisenzeiten. Mhm. Wo sich Europa jetzt behaupten muss zwischen Russland, China und Amerika. Und ich glaube nicht die Brandmauer per se in Deutschland, sondern ich glaube die politischen Limitierungen, die jeder eine Anführer einer solchen Koalition hat, führen dazu, dass die Koalitionen unfähig sind, Großes zu leisten. Also sagen die Brandmauer als Symbol dafür, wie unbeweglich genau, also wir dann in der die Konsequenz Fragmentierung werden. Der politischen Landschaft führt dazu, dass es keine vernünftige Koalition mehr aufgebaut werden kann. Also die Ampel war ganz schwierig. Jetzt sieht man, dass die große Koalition, das ist ja keine große Koalition, die SPD ist bei 13% oder sowas. Genau. Und das wird nicht besser werden und es mangelt nach Führung. Niemand kann so richtig Wahlen mehr gewinnen. Mhm. Und die Aussichten sind trüb, wie man auch spürt. Genau. Deutschland wächst seit 2018 nicht mehr. Exakt, wir hatten genau dieses Gespräch, Frau Laume, letzten oder vorletzten Mal, wenn Sie sich erinnern. Genau. Über die Frage, wie sehr das auch zur Zerreißprobe für die letzte Volkspartei, die Union ist. Tatsächlich ich weiß, könnte. Das ist, glaube ich, schon eine ganze Weile her. Mhm. Und ich würde sagen, inzwischen hat man sehr gut gesehen. Also das ist ja praktisch 1:1 die Position von J.D. Vance, die der in München vorgetragen hat. Dass die Brandmauer europäische Regierungen daran hindert. Und ich glaube, er hatte tatsächlich speziell Merz im Blick, europäische Regierungen daran hindert, wie es dann in der nationalen Sicherheitsstrategie hieß, die europäische Zivilisation zu bewahren. Da sind wir jetzt. Und da zu denken, dass die Rettung darin liegt, mit einer Partei wie der AfD zusammenzugehen, da habe ich große Zweifel, weil die bei Fragen wie Wehrpflicht, wie Umgang mit autoritären Regimes, Umgang mit dem Iran und so weiter dermaßen zerstritten und unberechenbar sind. Aber die sind eine Kraft und der Befund bleibt ja trotzdem richtig. Dass es immer schwieriger wird, sozusagen zu wirklich tragfähigen und dann auch entscheidungsfreudigen Lösungen und Koalitionen zu kommen. Klar, natürlich. Also, aber die Vorstellung, dass es mit der AfD leichter würde, die halte ich für sehr gewagt. Also es gab ja, darüber hatten wir ja gesprochen, dass es diese Überlegungen bei manchen gab. Übrigens, glaube ich, bei niemandem an der Parteispitze, den ich kenne. Mhm. Auch nicht bei denen, die da immer mal wieder in Verdacht geraten. Ernsthaft überlegt das keiner, aber in der Zeit, als Merz mit der AfD gemeinsam diese Abstimmung gemacht hat zur Migration. Mhm. Da lag also die... Er hat es in Kauf genommen, dass man gemeinsam abstimmt. Sehenden Auges ist er da reingelaufen. Und dann hatte man die Situation. Und dann gab es schon einige Leute, die gesagt haben, wir könnten es sehr viel leichter haben, wenn wir eine Minderheitsregierung machen würden. Und das würde ja automatisch bedeuten, dass man sehr viel mit der AfD zusammen abstimmt, weil die SPD ganz sicherlich sich nicht... Ja, und glauben Sie, Frau Lauer, als jemand, der da sehr nah dran ist, dass wir zum Beispiel mit Blick auf Sachsen-Anhalt möglicherweise schon bald vor genau dieser Situation stehen? Ja, Sachsen-Anhalt wird schwierig, wobei ich gar nicht so sicher bin, dass das so bleibt. Also es passieren ja im Moment Dinge, die ein sächsischer Abgeordneter wird verhaftet, weil er in Belarus irgendwie praktisch Menschenhandel betreibt und so. Also ich habe das Gefühl, dass die CDU gegenüber der AfD zu so einem neuen Selbstbewusstsein gefunden hat, dass sie da eine Zeit lang sehr viel tastender und unsicherer war und jetzt eine Sprache gefunden hat, die sie selber auch stärkt. Wie man das dann in Sachsen-Anhalt hinkriegt, ja, da wird es anstrengende Koalitionen geben. Aber im Zweifel glaube ich doch, dass immer noch eine Mehrheit der Menschen sagt, jetzt von der AfD wirklich regiert werden, vielleicht lieber doch nicht. Also ich bin nicht ganz so pessimistisch, wie ich, sagen wir mal, vor einem halben Jahr war oder so. Aber wir sind uns in der Runde wahrscheinlich einig im Befund, dass es tendenziell eher schwieriger als einfacher wird in Zukunft. Klar. Weil letzter kurzer Satz, Herr Röttgen. Nein, das finde ich... Das teile ich so nicht, dass es feststeht, dass es schwieriger wird. Ja, was Sie beschreiben, wir haben eine Fragmentierung, wir haben auch eine Krise der Demokratie. Zieht ihr das aber ich setze weiter darauf, dass gerade in der Verbindung von dem, was wir zuerst diskutiert haben, die äußere Bedrohung und auch die innere Bedrohung, dass es eine gute Chance gibt zu sagen, Leute, wir müssen uns klar machen, dass alles auf dem Spiel steht. Und wenn man diesen Ernst wirklich mal erkannt hat, dann bin ich auch überzeugt davon, dass sich hinreichende Mehrheiten bilden. Und das ist jedenfalls der entscheidende Kampf. Und den bin ich nicht bereit, mit pessimistischem Ansatz aber zu führen. Aber da muss man zuerst liefern. Also die Wähler wollen, es gibt ja eine Wünschliste der Wähler, die nicht bearbeitet wird. Ja, also genau. Nicht in Frankreich, nicht in Großbritannien und nicht in Deutschland. Und man muss ja nicht weit schauen, um zu sehen, wie die Verhältnisse sind in Frankreich. Den Frankreich ist pleite. Wähler geht's ja ganz ähnlich. Genau. Die amerikanischen Wähler sind auch sehr enttäuscht. Exakt. Lass uns das möglicherweise an anderer Stelle nochmal, ich finde, das wäre eine ganze Sendung wert, irgendwie tatsächlich dieses Thema mal wirklich aufzumachen, auch mit jemandem wie Ihnen, der so einen sehr globalen Blick darauf hat. Und insbesondere auch mit Mariam Lauber. Es geht um die CDU insbesondere. Danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.